قريش وأعانه كثيرا وحماه ودافع عنه. فلما ثقل به مرضه جاء صناديد الكفار كفار قريش إلى أبي طالب، جاء عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل وأمية بن خلف وأبو سفيان وآخرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أبي طالب، يريدون أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدعو إلى الإسلام. فبعث إليه أبو طالب، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عم، هي كلمة تقولونها. فرفضوا ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا عفوا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان على أبي طالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد إرادة عظيمة أن يسلم أبو طالب. طبعا أبو طالب دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسلم أبو طالب، وأراد كثيرا، حتى أنه قبل موته كما روى البخاري لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي رواية أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد أن ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني ما يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ولا المؤمن أن يستغفر للمشرك حتى ولو كان أقرب قريب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكذلك نزلت في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يدخل أبو طالب الإسلام، ولكن هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، والهداية هدايتان. انتبه، هداية الدلالة والإرشاد، أن تقول الناس هذا حق وهذا باطل، هذا دين الله، هذا أنت تدلهم وترشدهم. وهناك هداية أخرى اسمها هداية توفيق والثبات، هذه بيد الله سبحانه وتعالى، أن يوفق ذلك الإنسان للإسلام، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيدنا، إنما بيدنا نحن أن نعلم الناس ما هو الدين وأن ندلهم على الدين. أما أن يقبل الدين أو ما يقبل الدين فهذا بيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا مات أبو طالب، مات على الكفر. ذلك الرجل الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحماه وأعانه وناصره وقاس من أجل دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم مات. فلما مات كان من المشركين، فكان من أصحاب الجحيم والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخف أهل النار عذابا أبو طالب. أخف أهل النار عذابا أبو طالب، يوضع في ضحضاح من النار فيغلي منها دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. سبحان الله، ضحضاح من النار يعني الشيء القليل من الماء، فلما يوضع في هذا الضحضاح يغلي منها دماغه، وهذا أخف أهل النار عذابا وهو أبو طالب. وبعد موته نالت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم نيلا عظيما، لأنه ذهب ذلك الذي كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، انظروا إلى الأمر، بارك الله فيكم. هذا الرجل يعني عامل كثيرا واعى، ولكن لأنه مات على الكفر والشرك فهو من أهل الجحيم خالدا فيها مخلدا، نسأل الله السلامة. Wir haben gesprochen, wir haben die ganze Zeit über die Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen. Und kann man gut hören, vielleicht im Internet. Könnt ihr hören, gut hören. Ja. Und wir haben dann über die Ereignisse in Mekka erzählt. Und wir sind nach unserer Erzählung, Barakallahu fikum, jetzt so ungefähr 7 oder 8 Jahre nach der Botschaft. Das ist nach der Offenbarung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 7 oder 8 Jahre ungefähr. Und es gab hier ein Ereignis, es gab verschiedene Ereignisse, die wichtig waren. Unter anderem Sterben von Abu Talib. Abu Talib war der Onkel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat ihn gepflegt. Der Prophet war bei ihm, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch ein Kind war. Abu Talib war treu zu ihm. Er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam geschützt. Er hat mit ihm Leid getragen. Die Leute von Mekka haben den Propheten boykottiert. Und natürlich mit ihm Abu Talib und seine Familie. Und Abu Talib war in dieser Zeit tapfer. Er war treu zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat den Propheten gemocht. Abu Talib übrigens hat gewusst, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Wahrheit sagt. Und hat gewusst, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die beste Religion hat und die wahre Religion. Aber er hat sich geschämt, den Islam anzunehmen, weil er Angst gehabt hat, dass die Leute ihn kritisieren und dass sie ihm sagen, du bist so ein alter Mann und du folgst am Ende deinen Neffen. Deshalb hat er den Islam nicht angenommen. Es gab 3 Jahre lang Boykott gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und die waren in der Schlucht von Beni Hashim im Berg. Und danach haben wir erzählt, dass man dieses Schreiben, was man gemacht hat, dass man den Propheten sallallahu alaihi wasallam boykottiert und die Familie vom Propheten, dann hat man diesen Boykott nichtig gemacht. Und so hat der Prophet freien Raum bekommen, dass er zum Islam aufruft. Danach natürlich war Abu Talib krank geworden. Als er krank war, kamen die Führer von Mekka zu ihm, Abu Jahl, Utba und Shayba ibn Rabi'a, Umayya ibn Khalaf, Abu Sufyan. Sie kamen alle zu Abu Talib und andere natürlich von den Führern von Mekka. Die haben gesagt, schau mal, was, wie unsere Lage ist. Schau mal, was dein Neffen mit uns macht. Deshalb rede mit ihm. Abu Talib hat den Propheten bestellt, der Prophet war bei ihm. Er hat ihm gesagt, ja, was ist mit dir, schau mal, was mit Make-up passiert und sowas. Dann hat er ihm gesagt, mein Onkel, das ist ein Wort, nur ein Wort. Wenn Sie das sagen, dann habe ich damit kein Problem. Dann höre ich auf mit allem, was ich mache. Da hat ihm gesagt, Abu Jahl, da hat ihm gesagt, okay, sag mal, 10 Wörter. Da hat ihm gesagt, La ilaha illallah. Er hat ihm gesagt, hast du alle Götter zu einem einzigen Gott gemacht? Das geht nicht. Und die haben nicht akzeptiert, dass sie den Islam annehmen. Allah subhanahu wa ta'ala hat das im Koran fest herabgesagt, in Surat Sad. In Surat Sad, die Aya 5. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Hat er alle Götter zu einem Gott gemacht? Das ist eine komische Sache. Sie wollten das nicht natürlich bestätigen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gemerkt, dass sein Onkel krank war. Und er hat gemerkt, dass Abu Talib bald sterben wird. Und deshalb hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Abu Talib gesprochen. Er hat ihm gesagt, nimm den Islam an. Sag La ilaha illallah. Und wenn du das sagst, dann werde ich vier Sprachen für dich leisten am letzten Tag. Abu Talib hat dieses Wort nicht gesagt. Der Prophet hat ihm gesagt, sag das bitte. Aber der wollte das nicht sagen. Und der Prophet, als Abu Talib starb, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte für ihn, um Verzeihung bitten. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat Koran herabgesandt. Das geht nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat Koran, dies nicht geht. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ma kana lin nabi walladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen. Es ist verboten für den Propheten und die Gläubigen, dass sie um Verzeihung für die Götzendiener bitten, wenn sie auch ihre Verwandte sind, nachdem ihnen klar geworden ist, dass sie von den Leuten, die wal'iyadhu billah in Höllenfeuer kommen werden, klar geworden ist. Und auch bezüglich Abu Talib wurde noch ein Ayah herabgesandt. Innaka la tahdi man ahbabt. Du kannst denjenigen, den du magst oder liebst, nicht recht leiten. Walakin Allah yahdi man yasha. Aber Allah subhanahu wa ta'ala kann, wem er will oder wen er will, recht leiten. Das heißt, die Rechtleitung kommt von Allah. Unsere Aufgabe als Menschen ist, dass wir den Leuten beibringen, was richtig, was falsch ist. Dass wir den Leuten erklären, was Islam ist. Das ist unsere Aufgabe. Aber dass sie den Islam annehmen oder dass sie gute Muslime werden, das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist auch nicht in unserer Hand oder in unserer Macht. Das ist in der Hand Allah subhanahu wa ta'ala und in seiner Macht subhanahu wa ta'ala. Und das ist sehr wichtig, weil viele Leute hier den Fehler begehen. Wenn jemand mit dem anderen über Islam spricht und zum Beispiel der andere den Islam nicht annimmt, der sagt, ja bestimmt warst du schuld. Das gibt keine Schuld. Wenn du die Wahrheit erzählt hast und wenn du die Wahrheit gesagt hast, dann bist du unschuldig in diesem Zusammenhang. Unsere Aufgabe ist zu erklären, was richtig, was falsch ist, was der Islam ist. Und jeder muss für sich selber entscheiden. Abu Talib hat gewusst, der hat gesagt, doch, der hat gesagt, وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. Ich wusste und ich weiß, dass die Religion von Mohammed die richtigere, die beste Religion ist. وَلَوْلَا الْمَسَبَّةِ أَوْ حَذَارِيَا. Der hat gesagt, aber er hat Angst gehabt, dass die Leute ihn beschimpfen und dass die Leute ihm Vorhaltungen machen. Sonst wäre Abu Talib auch Muslim geworden. Aber der hat gesagt, was sagen die Leute? Der alte Mann folgt seinen Neffen. Das wollte er nicht hören. So, barakallahu fikum. Abu Talib ist als Kafir gestorben. Übrigens, es gibt manche Leute, die sagen, nein und sowas und das geht nicht, die Schia. Die behaupten, nein, Abu Talib war gläubig. Auch übrigens, die behaupten auch, dass der Vater von Ibrahim a.s. gläubig war. Weil diese Leute natürlich die Religion immer verfälschen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. So aufpassen, wir reden mit Fakten. Und diese Geschichte muss für uns natürlich klar sein. Das heißt, wenn du auch Verwandter von einem Propheten bist, oder wenn du von der besten Familie bist, wenn du nicht Gutes tust, dann ist vorbei. Dein Abstamm, Nationalität, deine Rasse kann dir nicht helfen, wenn du keine guten Taten begehst. Ein Beispiel ist Abu Talib. Der Prophet sagte, die milderte Strafe in der Hölle ist für Abu Talib. Das ist am leichtsten. Der wird so in ein mildete Form von Feuer kommen. Wenn er drin kommt, dann wird sein Gehirn kochen von diesem Feuer, was er in den Füßen bekommt. Möge Allah uns bewahren. Deshalb soll man aufpassen. Schaut mal, aber subhanallah, Abu Talib hat so viel für den Islam gemacht, aber der hat den Islam nicht angenommen, dann hat er verloren. Möge Allah uns bewahren. Nachdem Abu Talib starb, haben die Mekkaner gegen den Propheten Muhammad s.a.w. dann schlimmer gemacht als früher. Und sie haben angefangen, ihn richtig zu beleidigen und richtig zu, die wollten ihn foltern, die wollten ihn töten und so weiter. ومن الأمور التي حصلت كذلك موت خديجة رضوان الله عليها وهذا سبب للنبي صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما عميقا أبو طالب مات في السنة العاشرة من النبوة وخديجة توفيت بعده بشهر تقريبا في شهر رمضان والله تعالى أعلى وأعلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما وأقامت معه 25 سنة على الصحيح أم العيال كانت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي أفضل النساء أفضل من أفضل نساء العالمين خديجة رضوان الله عليها وقد واست النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وبجهدها وبنفسها وكان الوحي ينزل في بيتها رضوان الله عليها والنبي صلى الله عليه وسلم بقي وفيا لخديجة وكان لا يقبل وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة خديجة بعد موتها يعني بعث من أو كذا كان يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث إلى صديقات خديجة وفاء لخديجة والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان فقط كانت لوحدها مات خديجة وكذلك خديجة رضوان الله عليها يعني لم تكن البكر ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا وكان عندها عيال خديجة أنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم بناته الأربع البنات الأربع كل من خديجة هي أم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة كل البنات من خديجة رضوان الله عليها فلما ماتت النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا عظيما في نفس السنة يموت أبو طالب الذي كان يدافع وينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بشهر تموت خديجة رضوان الله عليها جاءت يوما عجوزا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صاحبات خديجة رضوان الله عليها فأقبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معها وأحسن إليها فسألوه عنها فقال إنها كانت تأتينا زمان خديجة وإن حسن العهد من الإيمان يعني هو يعاملها معاملة طيبة لأنها كانت من صاحبات خديجة رضوان الله عليها بل يوما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عقد يعني إلى سلسال وعلم أنه عقد خديجة فدمعت عينا النبي صلى الله عليه وسلم لما تذكر أيام خديجة رضوان الله عليها هذا العقد كان عند زينب بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا بارك الله فيكم هذه أيضا من الأمور التي حصلت في هذا الوقت بارك الله فيكم auch eine der wichtigsten Ereignisse in der Zeit vor der Auswanderung in der Zeit von Mekka war, dass Khadija starb, رضوان الله عليها. Khadija war die Frau von unserem Propheten Muhammad s.a.w. Er hat sie am meisten geliebt, salawatullahi wa salamu alayhi. Und Khadija ist eine der besten Frauen der Welt überhaupt. Das ist eine der besten Frauen. Maryam, رضوان الله عليها. Asiya, رضوان الله عليها, die Frau von Fir'aun. Und Khadija, رضوان الله عليها. Die sind überhaupt die besten Frauen unter den Frauen. Und Khadija war eine Frau von diesen Frauen. Khadija hat den Propheten Mohammed s.a.w. geheiratet. Sie war treu zu ihm. Sie hat ihn unterstützt. Sie hat ihm geholfen. Jibril a.s. kam zu ihr. Jibril a.s. kam zum Propheten Mohammed s.a.w. bei ihr. Und sie war älter als der Prophet Mohammed s.a.w. Aber sie war treu zu ihm. Radhiyallahu anha. Der Prophet blieb mit Khadija 25 Jahre. 25 Jahre blieb mit ihr. Vier Mädchen bekommen, Salawatullahi wa sallam, um Kulthum, Ruqayya und Fatima, die vier Töchter vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihre Mutter war Khadija, radhiyallahu anha. Und er hat sie am meisten gemocht. Und er hat nicht akzeptiert, dass man über Khadija schlecht spricht. Und er hat auch, nachdem sie starb, er hat von ihr immer gut gesprochen. Und nicht nur so. Er war auch gut zu ihrer Freundinnen. Zu ihrer Freundinnen war er gut, nachdem sie auch starb. Und als er etwas geschlachtet hat, dann hat er zum Beispiel eine Ziege klein geteilt. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Stück Fleisch zu den Freundinnen von Khadija geschickt. Und einmal kam zu ihm eine alte Frau. Er hat mit ihr so schön, so gut gesprochen. Und er war zu ihr so gut. Da hat man ihn gefragt, wieso bist du zu dieser Frau ausgerechnet so gut? Der hat gesagt, diese Frau war eine Freundin von Khadija und sie kam damals zu sein, Frau Khadija, zu mir. Und nach Badr, als die Muslime Kriegsgefangene genommen haben, unter anderem Abu al-As ibn al-Rabi', der Mann von Zainab, Radwanallah alaiha, die Tochter von unserem Propheten, dann wollte Zainab ihn loskaufen, damit er nicht in Gefangenschaft bleibt. Und sie hat eine Kette gegeben. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat die Kette gesehen, dann hat er geweint. Weil diese Kette die Kette von Khadija war. Er hat sich erinnert an Khadija. Er hat mit Khadija keine zweite Frau geheiratet. Nur sie war immer mit ihm. Und so war er treu. Salawatullahi wa salamu alayhi. Diese Frau auch ist gestorben. Und das war ein Monat nachdem Abu Talib starb. Das wird zwei schlechte Ereignisse, oder sage ich jetzt, zwei Ereignisse, die sehr hart waren für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam in dieser Zeit. So sind wir jetzt im Jahre 10 ungefähr, im Jahre 10 nach der nach der Botschaft, nach der Offenbarung. Also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war ungefähr 50 Jahre alt geworden. Salawatullahi wa salamu alaihi. Ba'da Mauti Abi Talib wa ba'da Mauti Khadija daqat Mekka ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nala al-kuffar min al-Nabi sallallahu alaihi wasallam naylan shadidan. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أغلقت عليه أبواب الدعوة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة يدعو ثقيفا إلى الإسلام ومكث فيها فترة صلوات الله وسلامه عليه. دعاهم كثيرا ولكنهم ما قبلوا وما أرادوا أن يسمعوه. قالوا له وقال له اخرج وعلموا بعض السفهاء وحرضوهم على ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أنه ذهب إلى بستان كان لعتبة وشيبة بني ربيعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مكث هناك بعد الذي فعله به أهل ثقيف أهل الطائف وقال لهم يعني اسكتوا عني ولا تخبروا قريش بذلك ما تخبروا قريش بهذا الأمر، ولكنهم سرعان ما ذهبوا إلى قريش وقال لهم أن محمد صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وأتانا إلى الطائف. وهذا هذه سنة، لما يغلق عليك الباب في مكان تدعو فيه إلى الله فتبحث عن مكان آخر، ولكن تستمر الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم ضاقت عليه الأمور في مكة فخرج إلى الطائف، فيما بعد ضاقت أكثر في مكة فهاجر إلى المدينة، وهكذا الأمر عند الأنبياء جميعا، والأنبياء يهاجرون في الأرض حتى يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن ضربه أهل ثقيف كان في بستان لشيبة وعتبة بن ربيعة. هنا بارك الله فيكم أتى، يعني لما رأوه هكذا، يعني هو من قومهم من قريش، بعثوا له ماء وكذا مع غلام لهما نصراني كان اسمه عداس. فلما أتى عداس فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من أي البلاد، لما أراد يأكل النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله، فعداس نظر إليه قال له يعني هذا الكلام ما يقوله أهل البلاد بسم الله لما يأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال له أنا نصراني وأنا من أهل نينوى. فقال له من بلدي من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى؟ فقال له عداس وما يدريك ما يونس منه؟ قال أنا نبي وهذا أخي وهو كذلك نبي. فصار عداس يقبل يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه ورأسه. فلما رأوا هؤلاء صناديد كفار صناديد قريش لما رأوا الموقف قال لقد أفسد عليك غلامك، راح فسد. قال له لماذا، فلما رجع لماذا قبلت يديه وقبلت رأسه؟ فقال هذا من خير الناس، هذا نبي. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وهو في طريق إلى مكة بقرن الثعالب، بارك الله فيكم، هذه منطقة جبل صغير من جبل كبير اسمه كان قرن الثعالب. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا بسحابة قد أظلته، فإذا جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال. فقال له يا محمد إن شئت لأطبقت عليهم الأخشب، الأخشب من جبل الطائف، يعني خلاص ينسفهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل رغم الذي فعلوه به. وفعلا في بعد ذلك كان أهل ثقيف من أكثر الناس الذين دخلوا الإسلام، ومن أكثر الناس الذين أخلصوا في دين الله سبحانه وتعالى. أهل ثقيف الذين ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين أدموا عقبيه صلوات الله وسلامه عليه دخلوا الإسلام. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى منطقة قيل أنها نخلة وادي قريب من مكة، فتهجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى فاستمع الجن القرآن وعادوا إلى قومهم وأخبروهم بما ذلك ودخلوا الإسلام. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ما استطاع أن يدخل إلى مكة هكذا. لماذا؟ لأن أهل مكة وصلهم الخبر أنه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يستنصر عليهم ثقيف، يعني ثقيف تساعده على قريش، فما استطاع أن يدخل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في جوار أحدهم، فكان المطعم بن عدي فأدخله في جواره، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينسى هذا الجميل الذي فعله له المطعم بن عدي. لذلك بعد بدر قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لتركتهم له. وسبحان الله، شوفوا يا أخواني، رغم أن المطعم بن عدي وصناديد قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أحيانا كان تجد في قلوبهم شيء من الرحمة، يعني يدخل له شيء من الرحمة ويقبل بشيء خير مثل هذا الذي فعل. Wir haben gesagt, Khadija starb, Radwanullah alayha, Abu Talib starb, der Prophet hat weiter zum Islam aufgerufen, aber seine Lage war schwer geworden, weil die Leute in Mekka nach dem Sterben von Abu Talib den Propheten angegriffen haben und gefoltert haben, beleidigt haben. Da gab es nur eine Möglichkeit dann, dass der Prophet Muhammad s.a.w. Mekka verlässt und dass er woanders versucht, dass die Leute zum Islam kommen. Und das ist eigentlich die Sunna, das ist der Weg von allen Propheten, dass sie ihre Stadt, ihr Dorf, ihr Land verlassen und dass sie woanders zum Islam aufrufen. Und das ist eine Methode, die immer bleibt. Du machst in einem Platz Dauer, wenn du nicht mehr machen kannst, wenn alle Türen zugeschlossen sind für die Dauer, dann suchst du dir einen anderen Platz. Du kannst dort Dauer machen. Und so haben die Propheten immer gemacht. Und der Prophet Muhammad s.a.w. im Jahre 10, nachdem die Lage schlimmer geworden war für ihn in Mekka, ist er nach At-Ta'if gegangen. At-Ta'if ist ungefähr jetzt, wenn wir sagen mit Auto, das ist von Mekka ungefähr 1,5 Stunden. Ja, aber das ist eine sehr schwere Ecke, weil At-Ta'if oben auf dem Berg ist und das ist nicht leicht. Und die Leute, die dort lebten, die sind ein arabischer Stamm, die heißen Thaqif. Thaqif. Und der Prophet Muhammad s.a.w. war bei ihnen und er wollte mit ihnen sprechen und er ging zu Führern von ihnen. Und der hat mit ihnen gesprochen über Islam. Die haben ihm gesagt, schau mal, geh weg und wir reden mit dir gar nicht und wir wollen nicht so hören, was du sagst. Das, was du sagst, gefällt uns nicht. Geh weg. Als der Prophet weggehen wollte, der hat ihm gesagt, aber bitte sag den Leuten von Mekka nicht, dass ich bei euch war oder dass ich mit euch über Islam gesprochen habe. Die haben das nicht getan. Die haben den Mekkanern gesagt. Und dann haben sie Leute gesammelt, die schlecht waren, und die haben sie aufgehetzt gegen den Propheten Muhammad s.a.w. Und diese Leute haben den Propheten mit Steinen geworfen und sie wollten den Propheten verletzen. Sie haben den Propheten s.a.w. verletzt. Der Prophet war müde und er ist in einem Gartenstück geblieben. Zwei Leute von Mekka waren dabei. Das war ihr Garten. Das waren Utba und Shayba, Ibn Rabi'a. Die haben das gesehen. Natürlich die Barmherzigkeit dann hat ihr Herzen ein bisschen bewegt. Weil auch wenn jemand Kafir ist oder Götzendiener ist, der hat noch Menschliches und der hat noch ein bisschen Barmherzigkeit. Als sie die Lage so sahen vom Propheten und der kommt auch von Mekka und von ihrem Stamm und so, dann haben sie ihm Essen und was zum Trinken geschickt mit einem Sklaven, der ist Abdas und der war Christ. Dieser Abdas ging zum Propheten, der hat ihm zum Essen gegeben. Als der Prophet anfangen wollte, der sagte Bismillah. Abdas hörte, der hat ihm gesagt, aber die Leute hier in diesem Gebiet sagen nicht Bismillah, wenn sie mit dem Essen anfangen. Der Prophet sagte ihm, aus welchem Land kommst du? Und was bist du von Religion? Er sagt ihm, ich bin Christ und ich komme aus Ninawa. Ninawa ist im Irak und das ist die Stadt, das Dorf von Yunus alayhi salam. Der Prophet sagt ihm, du kommst aus der Stadt, aus dem Dorf von Yunus alayhi salam. Abdas sagt ihm, wie konntest du wissen von Yunus alayhi salam? Die Leute hier kennen von ihm nichts. Er hat ihm gesagt, Yunus ist ein Prophet und ich bin ein Prophet und wir sind Brüder. Abdas hat angefangen, die Hände und den Kopf und Füße vom Propheten zu küssen. Er hat ihm gesagt, du bist ein sehr guter Mensch. Als die Leute das gesehen haben, haben gesagt, was ist los? Er hat eure Sklaven sozusagen kaputt gemacht. Der ist verloren, dieser Sklave. Der wird ihm jetzt folgen. Adas ist zurückgegangen, die haben ihm gesagt, ja, wieso hast du seinen Kopf und seine Hände geküsst? Er hat ihm gesagt, das ist einer der besten Leute des Propheten Gottes. Die haben ihm gesagt, Adas, bleib auf deiner Religion. Verlass deine Religion nicht. Und natürlich, der hat Angst gehabt, der ist so geblieben. Als der Prophet dann rauskam von Abtaif. Und er war in einem Ort, die hieß Qarn al-Tha'arif, dieser Ort. Der hat eine Wolke über ihn gesehen und Jibril a.s. kam zu ihm. Mit dem Engel der Gebirge. Er hat ihm gesagt, das ist der Engel von Gebirge. Und wenn du willst, dann wird der Engel der Gebirge das Berg auf sie fallen lassen, vernichten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, nein, nein. Vielleicht kommt einer von ihnen, der Allah anbetet und der kein Schirk mehr begeht. Der war barmherzig, sallallahu alaihi wasallam. Die haben ihn beleidigt, sie haben ihn verletzt, sie haben ihn mit Steinen geworfen, sie haben ihn geschlagen und vertrieben von der Stadt und trotzdem hat er gesagt, nein, vielleicht kommt einer von ihnen. Und wirklich, das war so, dass diese Leute später den Islam angenommen haben und die waren von den besten Leuten, die den Islam angenommen haben. Und auf dem Weg weiter nach Mekka kam der Prophet an einen Ort, der ist Nakhla, und dort hat der Prophet gebetet. Während er betete, kamen eine Gruppe von Djinn, die sind natürlich aus Feuer und wir können sie nicht sehen, aber sie sehen uns. Die kamen zum Propheten. Es gibt von ihnen gut und schlecht. Die Teufel, als Shaitan, der Shaitan ist auch von Djinn. Es gibt gute Djinn und schlechte Djinn. Während der Prophet Muhammad auf dem Weg zurück nach Mekka war, dann kamen die Djinn, die haben zugehört, was er gelesen hat, und sie haben den Islam angenommen. Und sie sind zurück zu ihrem Volk und sie haben sie verkündigt, was der Prophet Muhammad ihnen gesagt hat. Dann wollte der Prophet Muhammad nach Mekka, aber die Mekkaner haben gehört, dass Muhammad der Prophet Muhammad dort war, bei Thaqif, und dass er Thaqif um Hilfe gebeten hat. Das war für sie wie Staatsverrat. Dann wollten sie nicht, dass der Prophet rein nach Mekka kommt. Der Prophet hat versucht, dass manche Leute ihm Schutz gewähren, und einer hat das akzeptiert, der war Al-Mut'an ibn Adi. Der hat das akzeptiert und der Prophet konnte dann nach Mekka zurück und ist in Mekka dann geblieben, sallallahu alaihi wa sallam. Aber er hat diese gute Tat von Mut'im bin Adi nicht vergessen, sallallahu alaihi wa sallam. Weil nach Badr, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, wäre Al-Mut'im hier gewesen und hätte er mir gesagt, dass ich diese Kriegsgefangene freilasse, dann hätte ich ihm sofort diese Leute gegeben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war immer treu, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Inshallah, barakallahu fikum, al-dars al-qadim. سنتكلم عن الإسراء والمعراج، ولكن إذا بدأنا الآن نحتاج إلى وقت طويل. حنتكلم عن قصة الإسراء والمعراج وحديث البخاري ومسلم فيها، فإن شاء الله نؤجل ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم. سومتكم في تو إنده بس نيكسي ما ريدن فيها إبا الإسراء والمعراج تسويدوتي Nachtreise und die Himmelreise von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und dieses Thema natürlich ist lang. Wenn wir jetzt anfangen mit diesem Thema, dann brauchen wir viel Zeit. Und deshalb, barakallahu fikum, stoppen wir hier und das nächste Mal machen wir weiter. طيب, طبعا بارك الله فيكم سيأتي رمضان الآن فكيف تحبون بالنسبة للدروس بدكم في رمضان دروس ما بدكم دروس بدنا وانت حتفرج على المسلسل انت لا لا انسحب ها بس متى ما في